Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Nichts im Leben ist sicher. Bis auf die Tatsache, dass sich ständig alles verändert. Innerhalb eines Tages wird es hell und wieder dunkel, innerhalb eines Jahres wärmer und dann wieder kälter. Im Laufe eines Monats nimmt der Mond zu und wieder ab. Nach Ebbe kommt Flut, dann wieder Ebbe und wieder Flut. Ewige Gesetzmäßigkeiten, die wir oft gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Doch dieses rhythmische Kommen und Gehen ist absolut vorhersehbar. Gesteuert alleine durch den Lauf der Gestirne. 24 Stunden braucht die Erde, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Im Zeitraum von 365 Tagen wandert sie zudem einmal um die Sonne. Am Äquator sind die Tage das ganze Jahr etwa gleich lang. Aber je weiter man zu den Polen kommt, umso unterschiedlicher werden die Tageslängen. Tage, Monate, Jahre, Gezeiten. Die meisten Pflanzen und Tiere folgen diesen Rhythmen. Das bestätigt auch Professorin Charlotte Förster, die den Lehrstuhl für Neurobiologie und Genetik an der Universität in Würzburg leitet. Ihr Spezialgebiet ist die Chronobiologie, also die zeitliche Organisation aller Lebewesen. Vor allem Tagesrhythmen, so erklärt sie, könne man überall in der Natur beobachten. Wir wissen, dass die Vögel morgens singen und vielleicht am Abend nochmal, wie man so ein bisschen im Hintergrund hört, ansonsten nicht. Dann gibt es natürlich Schlaf-Wach-Zyklen bei allen Tieren. Es gibt natürlich auch Tagesrhythmen bei Pflanzen, die machen am Tag die Photosynthese. In der Nacht sind sie dann eher im Stärkeeinbau beschäftigt. Auch natürlich Jahresrhythmen, vor allem auf der nördlichen und südlichen Erdhalbkugel. Da ändert sich die Jahreszeit. Wir haben Winter, Sommer und natürlich dazwischen Frühling und Herbst. Dann gibt es aber auch Rhythmen, die vor allem am Meer sehr deutlich sind, wie die Gezeitenrhythmen. Und auch die Mondrhythmen, die Lunarrhythmen. Die sieht man hier auch, aber auch die spielen bei Organismen im Meer und in Seen eine größere Rolle, weil die meistens ihre Fortpflanzung daraufhin synchronisieren. Regelmäßige zeitliche Abläufe, nichts anderes sind Rhythmen, finden sich überall. Beim Einzeller genauso wie beim Säugetier. Mit Periodenlängen von wenigen Sekunden bis hin zu Jahren. Auch innere Funktionen, zum Beispiel die Produktion bestimmter Hormone, unterliegen tagesrhythmischen Schwankungen. Diese Rhythmen sind natürlich eine Anpassung oder Reaktion auf die wechselnde Umgebung. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Heute weiß man, fast jedes Lebewesen verfügt auch über einen inneren Zeitmesser. Dafür hat sich inzwischen der Begriff innere Uhr eingebürgert. Der Biologe Dr. Wolfgang Geumann vom Max-Planck-Institut in Seewiesen. Unter der inneren Uhr versteht man ein System, was dem Organismus eine bestimmte Zeitinformation liefert, die unabhängig von äußeren Einflüssen für sich selbst weiterläuft. Und diese innere Uhr, die sagt dem Organismus halt ungefähr, zu welchem Zeitpunkt er am Tag oder im Jahr er sich befindet. Und die wird dann eben durch die äußeren Zeitgeberinformationen dann gestellt. Die Chronobiologie ist eine noch junge Wissenschaft, die sich erst Mitte des vergangenen Jahrhunderts etabliert hat. Dabei gab es den ersten Hinweis auf einen inneren Zeitmesser schon vor rund 300 Jahren. Erbracht vom französischen Astronom Jean-Jacques Tortue de Marin. Er studierte eine Pflanze aus der Gattung der Heliotropen. Sie entfaltet morgens ihre Blätter, schließt sie abends wieder, um sie am nächsten Morgen wieder Richtung Sonne zu recken. De Marin verfrachtete sie in einen Schrank. Und siehe da, selbst in völliger Dunkelheit vollzog die Pflanze Tag für Tag ihre typischen Blattbewegungen, pünktlich zum Sonnenauf- und Untergang. Sie musste einen inneren Zeitmesser haben, eine Art Taktgeber, der ihr den Rhythmus vorgab. Einige Jahre nach de Marin beobachtete der schwedische Botaniker Carl von Linné, dass verschiedene Blumenarten ihre Blüten zu jeweils unterschiedlichen Uhrzeiten öffnen und schließen. Der Frauenmantel beispielsweise blüht um 9 Uhr vormittags, die Mittagsblume um 12 Uhr. Um 16 Uhr schließen sich die Blüten des Huflattichs, um 17 Uhr die der Seerose. Von Linné fühlte sich durch diese Pünktlichkeit zu einer ersten Blumenuhr inspiriert. Professor Jürke Grau, lange Zeit Direktor des Botanischen Gartens in München, erklärt, wie eine tageszeitliche Blumenuhr funktionieren könnte. indem man nun einfach hintereinander in der Aufblühfolge am Tag Pflanzen hinstellt und zeigt, der fängt morgens an, der ist in der Mittagszeit aktiv, der am Nachmittag und der ist ein geheimnisvoller, der in der Nacht blüht. Ja. Wobei man da ein bisschen überlegen muss, warum das so sein kann. Vielleicht kann man ein ganz grobes Beispiel nehmen. Es gibt Pflanzen, die von Nachtfaltern bestäubt werden. Die müssen natürlich im Dunkeln, also eigentlich zur Dunkelzeit, aktiv sein. Und dem die Nachtfalter zwar ganz gut sehen, sind diese Pflanzen aber in aller Regel mit weißen Blüten versehen, das ist das eine, und sie duften nur nachts. Das heißt, die Pflanze muss wissen, wann produziert sie ihren Duft, damit die geeigneten Bestäuber herkommen. Zur richtigen Zeit das Richtige tun. Ein simples Prinzip, das aber überlebenswichtig für alle Organismen ist. Zum einen, um sich untereinander abzustimmen. Was bringt es einer Pflanze, wenn sie ihre Blüten zu einer Zeit öffnet, zu der ihr potenzieller Bestäuber gerade nicht unterwegs ist? Und dasselbe gilt für Insekten. Auch sie müssen ihre Sammelflüge danach richten, wann die gewünschten Blumen blühen. Zum anderen, um ganz allgemein im Einklang mit den Rhythmen der Natur zu leben. Der ständige Wechsel der äußeren Rahmenbedingungen, hell, dunkel, warm, kalt, zwingt zu einer Art Zeitmanagement. So brauchen beispielsweise Pflanzen, die Photosynthese betreiben, unbedingt Sonnenlicht. Wenn man dann sieht, was da schon ein chemischer Aufwand dahinter steckt, das berühmte Chlorophyll, das Grüne, das das Sonnenlicht aufnimmt und dann weitergibt in ein ganz komplexes System, dann ist es ganz klar, dass sie auch darauf achten muss, dass das Licht da ist und dass sie sich so verhält, dass sie mit dem Licht arbeiten kann. Das heißt, sie muss wahrnehmen können, dass Licht da ist, dass Licht fehlt, damit sie mit dem Licht umgehen kann. Die inneren Taktgeber verleihen Pflanzen und Tieren eine bemerkenswerte Fähigkeit. Sie sind in der Lage, die Jahreszeiten, den Sonnenauf- und Untergang, wie auch die Gezeiten, gleichsam vorauszuahnen. Die Dämmerung kündigt die Nacht an. Wenn der Winter kommt, werden die Tage kürzer. Der Wechsel von Tag zu Nacht, Sommer zu Winter oder Ebbe zu Flut ist nicht zu übersehen. Aber lediglich zu reagieren, wenn die Veränderungen bereits eingetreten sind, wäre zu spät. Die Planung sei der springende Punkt, sagt die Biologin Charlotte Förster und erklärt dies anhand eines der bekanntesten Beispiele für einen tageszeitlichen Rhythmus, dem Schlaf-Wach-Zyklus vieler Tiere. Die Tiere müssen sich ja vorbereiten auf den Wechsel, zum Beispiel auf den Tag-Nacht-Wechsel. Und wenn sie einfach nur reagieren, dann sind sie nicht richtig vorbereitet. Und die Körperfunktionen sind auch nicht gut aufeinander synchronisiert abgestimmt. Denn wenn sie morgens aufstehen, dann muss ja einerseits der Blutdruck schon hoch sein, der ganze Kreislauf angefahren. Aber andererseits muss auch sonst ihre Konzentration muss da sein, die Ausscheidungsrhythmen müssen da sein, dass sie jetzt Hunger haben, das sollte jetzt passieren und nicht in der Nacht. Es muss alles ganz gut koordiniert und aufeinander abgestimmt sein. Und deswegen ist es von großem Vorteil, eine innere Uhr zu haben, die einem bereits im Voraus sagt, ja, jetzt wird Tag, jetzt sollst du aufwachen. Für Menschen, Tiere und Pflanzen, schlicht für jeden Organismus, ist es ein Vorteil, wenn er sich auf die Zukunft einstellen kann. Dabei ist allerdings wichtig, dass die innere Uhr nicht einfach stur vor sich hin tickt. Deswegen lässt sie sich von äußeren Reizen vor- oder zurückstellen. Der wichtigste sogenannte Zeitgeber ist das Sonnenlicht. Es bringt die Uhr mit der tatsächlichen Tageslänge oder Lichtintensität in Einklang. Der Botaniker Jürke Grau. Dadurch wird dann die Reaktion ausgelöst, die man will. Und Sie wissen ja vielleicht, wenn es ganz schlechtes Wetter ist, gibt es durchaus viele Blüten, die sich öffnen sollten, wenn es dunkel ist, die nicht aufgehen. Es fehlt also das Signal, das dann erreicht, dass die Blüte aufgeht. Schon ein gutes Beispiel, wenn man Ursache, aber man muss sich klar sein, das ist nicht etwas, was nun zu jeder Tageszeit irgendein Signal gibt, sondern die Uhr heißt, diese Reaktion der Pflanze, die Blüten aufzumachen, ist bei der Pflanze oder bei der Art sozusagen nach unserer Uhr auf 11 Uhr vormittags gestellt. Im Mai zum Beispiel, auch das. Viele Organismen verfügen also über innere Uhren. Doch wie sind diese Taktgeber gebaut? Wie funktionieren sie? Und wo sitzen sie? In den vergangenen Jahren sind die Forscher bei der Beantwortung dieser Fragen sehr weit gekommen. Die erstaunliche Entdeckung, die innere Uhr sitzt in den Genen. Im Keller des Biozentrums der Universität Würzburg kann Charlotte Förster beobachten, wie Fruchtfliegen unter künstlichen Bedingungen im Labor leben. Also jetzt wird es dunkel. Wir gehen in die Katakomben. Wir gehen in eine sogenannte Dunkelkammer. in der wir unsere Fliegen aufzeichnen können, ohne dass sie fremdes Licht stört. Jetzt machen wir diese Klimakammer auf. Zum Glück ist es sehr leise. Früher haben die immer sehr stark gerauscht. Das ist wie im Rotlichtmilieu, so ein bisschen rotes Licht. Mehr sehen wir nicht, weil das die Fliegen nicht sehen können. Die Fliegen sind jetzt in diesen kleinen Kästen. Wir machen mir ganz vorsichtig einen auf. Und die Fliegen bekommen von oben ein weißes Licht mit Leuchtdioden. Und manche von den Tieren haben einen langen Tag, andere haben einen Kurztag. Manche haben nur Licht an, Licht aus. Andere haben das eben mit der Simulation der Dämmerung. Wieder einmal waren es Versuche mit dem Lieblingstier der Genetiker, der Fruchtfliege Drosophila melanogaster, die wichtige Erkenntnisse geliefert haben. 1970 entdeckten amerikanische Forscher das erste Uhrengen und nannten es Period. Es ist zuständig für periodisches Verhalten. Heute sind die Hauptkomponenten der inneren Uhr gefunden. Wichtige Gene sind neben Period beispielsweise noch Clock, Timeless oder Cycle. Die Uhrengene tragen den Bauplan für bestimmte Eiweiße, die im Zellinneren zusammengebaut werden. Der Clou ist nun, dass diese Ureneiweiße, sobald sie einmal hergestellt sind, ihre eigene Produktion hemmen können. Entscheidend ist, dass dies nicht sofort geschieht, sondern erst, wenn eine gewisse Eiweißmenge erreicht ist. Die Eiweißmenge in der Zelle nimmt wieder ab, die Urengene werden erneut aktiv und der Kreislauf beginnt von vorn. Es entsteht eine sogenannte selbsterregte Schwingung. Dieses Anschwellen und Abklingen bestimmter Eiweiße bringt also die innere Uhr zum Ticken. Sie rechnet nicht in Sekunden und Minuten, sie hat kein Pendel oder die Schwingungen eines Quarzkristalls als Taktgeber. Das Prinzip ist bei der Fliege dasselbe wie beispielsweise bei einer Maus. Und auch bei Menschen verursachen ganz ähnlich gebaute Uhrengene diesen Rhythmus. Die Chronobiologie liefert Erkenntnisse, die für die Medizin oder die gesellschaftliche Organisation der Menschen bedeutend sind. Da die innere Uhr den Schlaf-Wach-Zyklus bestimmt, wäre die Schlafforschung ohne die Erkenntnisse über die biologischen Rhythmen nicht denkbar. In Isolationsversuchen, wo Menschen ohne äußere Zeitgeber in Höhlen oder Bunkern lebten, konnte man zeigen, dass die innere Uhr auch bei Menschen in ihrem typischen Rhythmus weiterschwingt. Die Forscher sprechen davon, dass sie frei läuft. Menschen, deren innere Uhr langsamer als 24 Stunden geht, haben einen längeren inneren Tag. Sie werden spät müde und kommen morgens spät aus den Federn. Man zählt sie zum Chronotyp der sogenannten Eulen. Wenn die innere Uhr schneller tickt, vergeht der innere Tag schneller als der äußere 24-Stunden-Tag. Die sogenannten Lerchen sind früh müde, aber auch früh wieder wach. Ob jemand Lerche oder Eule ist, liegt an seinen Genen. Man kann aber trotzdem Umwelteinflüsse und Alterseinflüsse nicht ganz ausschließen. So wissen wir jetzt, dass im Alter sich der Schlaf-Wach-Rhythmus beim Menschen ganz deutlich ändert. Wenn man sich daran erinnert, kleine Geschwister hat oder vielleicht kleine Kinder, dann weiß man, dass die morgens unglaublich früh wach werden, um 5. Wenn sie dann allerdings ins Schulalter kommen, dann ändert sich das plötzlich und im Teenageralter bekommt man sie gar nicht rechtzeitig morgens aus dem Bett. Und dann schließlich mit 19, 20 Jahren ist es ganz schlimm, da werden die zu Nacht schwärmen. Danach geht es wieder zurück. Das zeigt uns also, die innere Uhr verändert sich im Alter. Aber trotzdem, jeder Mensch hat eine genetisch festgelegte innere Uhr. Jeder Mensch hat sogar unzählige innere Uhren. Chronobiologen entdeckten, dass auch einzelne Körperzellen oder Körperfunktionen wie Muskelkraft, Hormonproduktion oder Verdauung im eigenen Takt schwingen. Bei Menschen, so wie bei vielen Tieren, kommt deswegen einer zentralen Schaltstelle im Gehirn noch eine wichtige Rolle zu. Diese Master Clock befindet sich im Zwischenhirn, im sogenannten suprachiasmatischen Nukleus. Und muss, wie ein Dirigent sein Orchester, das Zusammenspiel aller peripheren Uhren koordinieren. Tagesuhren steuern Aktivitäten, die sich jeden Tag wiederholen. Da sie nur ungefähr auf 24 Stunden genau gehen, werden sie Circadian genannt. Gebildet aus den lateinischen Wörtern circa für ungefähr und dies für Tag. Warum biologische Uhren immer ungenau sind, wissen die Chronobiologen noch nicht. Charlotte Förster vermutet, dass sie sich so leichter mit der Umwelt synchronisieren lassen. Wie genau Zeitgeber, zum Beispiel das Licht, die inneren Uhren stellen können, ist ein weiterer Gegenstand der aktuellen Forschung. Insgesamt weiß man jedoch über Bau, Funktion und Sitz der Tagesuhren schon gut Bescheid. Anders sieht es bei den sogenannten Jahresuhren oder inneren Kalendern aus. Zugvögel verlassen im Herbst ihre Brutgebiete, überwintern in wärmeren Gefilden, um erst im Frühling wieder zurückzukommen. Jahr für Jahr. Der deutsche Ornithologe und Verhaltensforscher Eberhard Gwinner war der Erste, der nachweisen konnte, dass dieser jahreszeitliche Rhythmus bei Vögeln angeboren ist. Am Max-Planck-Institut für Ornithologie im oberbayerischen Seewiesen, das auf Initiative von Gwinner gegründet wurde, forscht der Verhaltensbiologe Wolfgang Geumann. Er erklärt, was Gwinner herausgefunden hat. Der hat Schwarzkehlchen über mehrere Jahre unter konstanten Bedingungen gehalten. Und die Vögel haben über ihr ganzes Leben hinweg, also so ein Schwarzkehlchen wird maximal mal 10 Jahre, 12 Jahre alt, über ihr ganzes Leben hinweg haben die diesen Rhythmus gezeigt. Also sprich, sie einmal im Jahr Gonadenwachstum, einmal im Jahr Mauser und zweimal im Jahr Zugunruhe. Das heißt, das Tier ist seinem eigenen Rhythmus gefolgt, ohne irgendwelche externe Informationen. Aber dieser Rhythmus war dann nicht ein Jahr, sondern ungefähr 9 oder 10 Monate. Wenn sie jetzt von außen Informationen bekommen, also über die wechselnde Tageslänge, dann wird es den inneren Rhythmus an diese äußere Gegebenheit anpassen und die innere Uhr praktisch korrigieren. Wie die Tagesuhr scheint also auch der innere Kalender ohne äußere Information ziemlich ungenau zu gehen. Je nach Vogelart beträgt er mal mehr, mal weniger als ein Jahr. Man spricht von einem zirkannualen Rhythmus, gebildet aus den lateinischen Wörtern circa für ungefähr und annus für Jahr. Ein gutes Zeitgefühl benötigen vor allem die Langstreckenzieher. Speziell für diese Vögel, die also in den tropischen Gebieten überwintern, ist es ganz wichtig, eine zirkannuale Uhr zu haben, also ungefähr eine Vorstellung von dem, in welchem Zeitpunkt im Jahr ich mich befinde, weil die dort einer ganz anderen Umweltinformation ausgesetzt sind. Das heißt, wenn ich am Äquator bin, dann habe ich eine Tageslänge von 12 Stunden Licht und 12 Stunden Nacht und ich kriege keinerlei Informationen über die Saison in meinem Brutgebiet. Und deswegen muss ich innerlich eine Vorstellung davon haben, in welchem Zeitraum ich mich jetzt momentan bewege, um dann auch entscheiden zu können, zu welchem Zeitpunkt ich wieder zurückziehe, um rechtzeitig ins Brutgebiet zu kommen, um dann meine Jungen dort wieder großziehen zu können. Vermutlich stellen die Vögel, die in Afrika überwintern, ihren inneren Kalender im Herbst in ihren Brutgebieten. Als Zeitgeber dient ihnen auch hier wieder das Sonnenlicht. Als zweitwichtigste Zeitgeber gelten Temperaturzyklen. Diese Faktoren übernehmen beim Vogelzug zum Beispiel das Feintuning. Es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass Vögel, wenn sie ziehen, dass sie den Rückzug in die Brutgebiete teilweise so steuern, dass sie entlang bestimmter Temperaturgrenzen wandern. Das heißt, wenn es nicht mehr als 15 Grad Celsius hat, dann gehen sie nicht weiter nördlich vor, sondern warten praktisch, bis es weiter im Norden auch wärmer wird. Aber das ist sehr unterschiedlich je nach Art. Da verhält sich jede Vogelart anders. Für Lebewesen, die am oder im Meer leben, ist ein anderes Himmelsgestirn von großer Bedeutung: der Mond. An den Küsten der großen Meere löst der Erdtrabant im wiederkehrenden Abstand von etwa 12,5 Stunden Ebbe und Flut aus. Pflanzen und Tiere, die in den Brandungszonen leben, müssen ihr Leben mit dem Wechsel von viel Wasser und wenig Wasser abstimmen. Der Mond bedingt die Gezeiten und erscheint selbst im wiederkehrenden Wechsel als zunehmender Mond, als Vollmond, als abnehmender Mond und als Neumond. Auch diese Mondphasen spielen für einige Lebewesen eine große Rolle. Zooplankton, kleinere Fische oder Kalmare halten sich in hellen Vollmondnächten eher in tieferen Wasserschichten auf, da sie sonst wie auf dem Präsentierteller schwimmen und so für andere Tiere eine leichte Beute sein würden. Erst in den dunklen Neumondnächten kommen sie an die Wasseroberfläche. Forscher des Max-Planck-Instituts in Radolfzell haben herausgefunden, dass Mondphasen auch das Verhalten von Seevögeln beeinflussen. Sie statteten nachtaktive Gabelschwanzmöwen mit Fahrtenschreibern und Feuchtigkeitssensoren aus. Das Ergebnis? Besonders aktiv waren die Möwen bei Neumond. Eine sinnvolle Anpassung an den Mondzyklus. Denn durch das gute Timing erhöhen sich die Chancen auf einen Jagderfolg. Die Gabelschwanzmöwe kann nämlich nicht tiefer als 1 Meter tauchen. Und so ist die Beute bei Vollmond schnell außerhalb ihrer Reichweite. Mit Hilfe von Monduhren, Gezeitenuhren, Jahres- oder Tagesuhren gliedern die meisten Lebewesen ihren Tagesablauf in zeitliche Einheiten. Denn im Einklang mit den rhythmischen, in gewissen Abständen wiederkehrenden Veränderungen der Natur zu leben, sichert ganz einfach das Überleben. Aber Biologieprofessorin Charlotte Förster hat noch eine andere Theorie. Diese um sich selbst drehende Welt, die ist nun mal da und jeder Organismus muss sich daran anpassen. Ich glaube allerdings, dass die Organismen nicht die Rhythmen dann deswegen erfunden haben, sondern Rhythmen gibt es tatsächlich in allen Systemen, sogar in unbelegten Systemen. Und es gibt Rhythmen mit ganz unterschiedlichen Periodenlängen. Das reicht vom Sekunden über Minuten, Stunden, Tages- und längere Periodenlängen. Und eigentlich mussten die Organismen sich nur die passenden raussuchen, die jetzt genau passen auf die Umdrehung der Erde. Sie hörten Die Taktgeber der Natur im Einklang mit Sonne und Mond von Katrin Kellermann. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Miriam Böhm. Es sprachen Hemmer Michel und Christian Baumann. Eine Sendung von Radio Wissen.